Tag 2 der Blockaden. Viele haben die Nacht auf der Straße verbracht, um die eroberten Bereiche zu sichern. Am Morgen wurde dann leider die Clowns Army entwaffnet. Second day of the blockades. Many stayed out on the streets to secure their blockades. The Clowns Army was being disarmed. Währenddessen ging in Rostock der Alternativgipfel mit einem großen Abschlusspanel zu Ende. In Rostock the Alternative Summit ended. And it has again been surprising forms of protests. Und draußen, im Feld, Wald und Wiese, gab es dann noch Blockadeaktionen mit Überraschungseffekt. Welcome to GATV, live from Rostock, a project by video activists all over and other individuals from all over Europe. For everyone tired of mainstream media. Willkommen bei GATV, live aus Rostock. Von Videoaktivistinnen aus ganz Europa, für alle, denen Mainstream-Medien nichts mehr sagen. GESA is what the two prisoner collective points that were being installed for the G8 summit are called. Hundreds were taken into custody. Outside, there's a solidary picket. One of the released is telling his impressions. In Rostock wurden zum G8-Gipfel zwei spezielle Gefangenensammellager eingerichtet, kurz GESA genannt. Hier wurden in den letzten Tagen hunderte Demonstranten inhaftiert. Davor gibt es Solidaritätsmahnwachen. Ein Freigelassener schildert seine Eindrücke. Between the bridge between Rostock and Bad Doberan, and then we marched all night from Camp Redderlich up to there. And in 2 minutes, there were cops everywhere, like 3 times more cops than we were. So everybody got arrested. I think just like a few people got away. They run all through the fields, and yeah, I hope they're back to camp. But I don't know. Which is like, you know, putting his hand on my head, then put it down all the time. Walking through the forest, I couldn't see anything. It's like a big monkey cage with 20 people, so hard floor, it's shit, it's warm, then it's cold, and you have to wait for a toilet all the time, or smoke. When you get in, you have to like go to one room where they check you everywhere, then you go to another, they put a stamp, another one, so you go to like 6 rooms totally, and to me it doesn't make any sense. Just a lot of paperwork everywhere. You go to the toilet, they register it, you get food, register it. You go for smoke, they write it down, everything. It's a bit weird. I don't know what time it is now. I think like 8 o'clock this morning, so fair enough. Better than 48 hours. Today, there was another outbreak of naked violence. But see yourself. Auch heute kam es wieder zu spontanen Ausbrüchen von nackter Gewalt. Aber seht selbst. Wir haben ja so ein bisschen gezeigt, was nackte Gewalt ist. Nee, also ehrlich, wir haben eine Soli-Aktion für den Blackblock gemacht, weil wir alle ein bisschen Blackblock sind und weil wir gerne zurück in die Medien bringen wollten, dass es uns gegen Gewalt geht und nämlich gegen die Gewalt der G8-Staaten. und der anderen kapitalistischen Länder von und gegen Firmen und gegen alles und lass ein paar Steine und ein brennendes Auto her, weil nichts dagegen sind. Nochmal zurück zur GESA. Dort wurde gestern Abend das Zimmer der Anwälte geräumt. Heute Nachmittag forderten die Rechtsanwälte vom Leiter der GESA und einem zuständigen Richter endlich wieder Zugang zu ihren Mandantinnen. Back to the GESA. The lawyer's office was being searched yesterday evening. And it came to fierce discussion between a lawyer that needed to see their clients and the head chief of the GESA and the responsible judge. Wir sind hier mit einer Gruppe von Anwältinnen und Anwälten seit ungefähr 11 Uhr heute Vormittag vor diesem Gebäude. In diesem Gebäude ist die Polizei und in dem Gebäude arbeiten auch 8, 9 Richter des Rostocker Amtsgerichts und mindestens ein Geschäftsstellenbeamter. Die Polizei kontrolliert die Zugänge zum Gebäude. Man kommt nicht direkt zu den Richtern hin. Was ich hier eben gerade erlebt habe, das war so eine Art, so ein kleiner Putsch. Da stehen 5 BGS-Beamte breitbeinig vor mir und verhindern, dass ich durchgehe, wenn ich sage, ich will zum Gericht. Ich sage, ich bin einverstanden, dass sie mich auf Waffen durchsuchen, aber alles Weitere will ich richterliche Anordnung für sehen. Da oben sitzen 9 Richter und mindestens ein Geschäftsstellenbeamter und die Beamten erzählen, das sei kein Gericht. Also Moment, Hausrecht habe ich hier. Wir haben den anwaltlichen Notdienst angeboten, hier vorne auf dem Parkplatz ein Wohnmobil oder etwas Ähnliches aufzustellen, dass sie dort ihre Arbeitsmöglichkeiten. Davon hat der anwaltliche Notdienst keinen Gebrauch gemacht. Dann tut es mir leider leid. Wir wollen in das Anwaltszimmer, wir wollen mit den Mandanten sprechen. Wir wollen hier kein Büro aufmachen, wie Sie es uns unterstellen. Und inhaltlich ist es nämlich so, dass Sie hier Leute in Käfigen halten, die, was den Richtern auch nicht gefällt, wo die Richter sagen, die sollten längst weiter in normale Unterbringung kommen, wo Sie hier Leute in Käfigen halten, wo Sie uns den Zugang verweigern, trotz Ihrer Vereinbarung, dass wir in diesen Raum kommen können, um überhaupt mit dem Mandanten zu sprechen. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Die Polizei hebt hier zeitweise das Gewaltenteilungsgebot des Grundgesetzes auf, indem sie den Zugang zu den Richtern kontrollieren will. Das ist ein äußerst gravierender Vorgang. Thousands of activists who stayed at their blockades throughout the night got quite cold. The police blocked water and blankets for the demonstrators. But the determination could not be stopped. The blockades were still unshaken in the morning. Hunderte verbrachten die Nacht an der Blockade in Bürgerrende Rettwig. Es war ziemlich kalt, Decken und Wasser konnten nicht an sie verteilt werden, weil das Material von der Polizei nicht durchgelassen wurde. Das tat der Entschlossenheit keinen Abbruch. Morgens stand die Blockade immer noch. Ja, hallo, wir sind jetzt hier im Blockadecamp Rettwisch. Wir haben es nach einer etwas kalten Nacht, muss man sagen, geschafft, das Blockadecamp Rettwisch, wenn man es mal so formulieren will, hier weiter aufrechtzuerhalten. Die Infrastruktur steht inzwischen. Es gibt diverse Versorgungslinien aus Rostock und aus Redlich genau hierher. Wasser ist da, Lebensmittel sind da, Medikamente sind da, die Sanis sind vor Ort. Das heißt, das Camp steht und die Leute sind inzwischen, denke ich mal, so gut versorgt, dass sie vielleicht auch die nächste Nacht wieder hier bleiben können. Anfangs waren wir 2000, die hier blockiert haben und inzwischen sind es ungefähr 800, schätze ich mal. Das ist aber auch etwas, was in den Tagen über jetzt schwimmt. Es gibt einige Abtransporte von Leuten, die konkrete Allergieprobleme haben. Das Feld ist hier sehr nah, das heißt, die müssen nach Rostock zurücktransportiert werden. Fußerkrankungen, Überhitzung, Dehydrierung, weil eben auch teilweise zu wenig zu trinken war nach dem langen Marsch gestern, die werden rausgebracht. G gehen teilweise, sofern sie es können, selber. Und es kommen aber auch immer wieder neue Leute nach, weil im Camp Rostock Bescheid gegeben wird. Es gibt die Blockaden, kommt dahin, beteiligt euch. Die Stimmung ist sehr gut, weil man weiß, dass man genau an der richtigen Stelle zum richtigen Ort ist, um einfach zu zeigen, dass man diesen Gipfel hier so in der Art, wie er durchgezogen wird, so mit dem Zaun drumherum, nicht toleriert. Und wir wissen einfach, dass das, was wir hinkriegen, ein großartiges Signal für zivilen Ungehorsam ist. Und das schaffen wir hier an verschiedensten Blockadepunkten durchzudrücken, dass dieser Gipfel, so wie er geplant wurde, nicht stattfindet. Auch ich lerne, dass man mit geringen Mitteln sehr viel erreichen kann. Also Improvisationstalent auf allen Seiten ist gefordert und ist möglich. Und ist auch sozusagen ein konstitutives Moment der Solidarität. Das sehe ich und merke ich. Versorgung mit Wasser und Nahrung ist wesentlich gebessert, weil auch solidarische Hilfe von der Bevölkerung geleistet wird, muss man ganz anerkennend sagen, von den Anwohnern. Das ist wirklich bewundernswert. Und ich finde, das spiegelt auch wieder das Drehen der Stimmung. Nach dem 2. Juni war die Stimmung nicht gut in der Presse und ich glaube, das hat sich deutlich gewandelt. Am Kontrollpunkt an der Galopprennbahn gelang gestern eine Blockade, die jetzt schon seit 30 Stunden gehalten wird. Hier Impressionen von heute Nachmittag. At the control point near the race course, a strong blockade is being held since 30 hours already. And now some impressions. Morgen um 9 Uhr losgelaufen, sind hier dann ungefähr um 11:30 angekommen, also sind seit gestern um 11:30 hier. Uns geht super, wir haben hier eine super Stimmung, alle sind voll dabei, haben auch keine Lust irgendwie zu gehen und ja, super Stimmung. Wir sind auf der Lindenallee, das ist eine der großen Zufahrtsstraßen nach Heiligendamm, eigentlich die Zentrale, wo die Personenschleuse hinten kommt. Wir sind gerade kurz hinter der Kreuzung, wo die beiden Straßen aus Bad Doberan sich treffen. Es liegt alles in der Verbotszone und wir blockieren damit quasi eine der Hauptzufahrtsstraßen zum Gipfel. In einer halben Stunde wären es genau 24 Stunden, sind hier Blockaden von Block G8. Wir sind am Anfang mit 6000 Menschen hier auf die Straße gekommen, hatten uns dadurch, dass wir an unterschiedlichen Punkten durch die Polizeiketten geflossen sind, in zwei Blockadepunkte aufgeteilt. Es gibt eine Blockade ganz hier vorne, die sich entschlossen haben, an der Kreuzung zu bleiben, weil sie es wichtig finden, diesen Punkt zu halten, um den Zugriff durch die Polizei auch zu erschweren, dass sich auch die hinteren Blockaden zu schützen. Wir haben eine tolle Atmosphäre innerhalb der Gruppe, wir haben eine tolle Unterstützung von außerhalb, werden mit Essen, Getränken und allem Nötigen, was wir brauchen, versorgt, haben auch sehr positiven Zuspruch der Bevölkerung hier erhalten, die in den umliegenden Orten wie Bad Doberan wohnt, die uns mit frischem Obst oder anderem versorgt hat und vor allem eben auch natürlich mentaler Unterstützer. Ja, da kann ich nur ein ganz riesengroßes Lob an all die Volksküchen und Unterstützungs- und Logistikgruppen aussprechen. Wir werden fantastisch versorgt. Wir hatten Suppe, wir haben Kaffee, wir haben Wasser, wir kriegen Klopapier. Wir haben inzwischen sogar zwei Dixie-Klos hier stehen. Also das ist prima. Und getreu dem Motto aus Schwerter zu Pflugscharen haben wir den NATO-Zaun, der hinter uns zu sehen ist, umfunktioniert, beziehungsweise hier diese Plastikabsperrung des NATO-Zauns zur Hängematte umfunktioniert, um eben auch ein bisschen auszuruhen. Das viele Sitzen ist doch sehr anstrengend auf Dauer. Wir sind direkt am Zaun. Und somit natürlich auch an dem hochsymbolischen Punkt des gesamten Protestes um diesen Zaun, um dieses Eingangstor hier ist es in den letzten Wochen immer wieder gegangen. Es wurde viel in den Medien dargestellt. Und indem wir jetzt genau an diesem Tor sind und hier die Blockade machen, drücken wir unser entschiedenes Nein gegen die G8 und gegen die Illegitimität der G8 am besten aus. Was, glaube ich, jetzt einfach schwierig ist, ist dadurch, dass das natürlich jetzt alles so nicht geplant war, dass natürlich ganz viel improvisiert werden muss und dass es im Moment mit den Kommunikationsstrukturen so ein bisschen schwer sich gestaltet und den Entscheidungsprozessen und sehr langwierig ist. Aber ich denke, das gehört zu solchen Protesten dazu. Diese Choreografie konnte ja in der Form niemand voraussehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wie gestern auf allen Zufahrtswegen Blockaden stattfinden oder Versuche zu blockieren und dass insofern es ähnlich wie gestern weiterhin so ist, dass Heiligendamm über Straße gar nicht oder wenn nur dann schwer erreichbar ist. the west gate, the blockade was being cleared with massive force. See our report on this. Am heftigsten umkämpften westlichen Tor wurde die Blockade von der Polizei gewaltsam geräumt. Der nächste Clip vermittelt etwas von der Atmosphäre vor Ort. By the way, one of the delegations of the G8 was being delayed for 45 minutes. Bei diesen Bildern darf man nicht vergessen, dass es heute Nachmittag gelungen ist, an dieser Stelle eine G8-Delegation für 45 Minuten am Betreten des inneren Bereichs hinter dem Zaun aufzuhalten und zu hindern. Ein großer Erfolg. We would like to take the chance to send a special thanks Volker and Katrin in Berlin from the G8 TV team. Thank you so much for keeping the site stable. You have managed the undertitling being so incredibly fast. Ja, wir wollen an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen und uns bei Volker und Katrin von G8 TV bedanken, die von Berlin aus die Webseite stabil halten und dafür sorgen, dass die Untertitelungen so unglaublich gut funktionieren. Ihr seid ganz herzlich gegrüßt und vielen Dank dafür. Also hi to all our live viewers at the public screenings in Bochum, Hannover, Munich, Berlin, Vienna, Graz, Barcelona and London. You are the ones bringing resistance to everyday life. Ja, wir wollen uns jetzt auch mal ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die Livescreens eben auch live anschauen, bei den Public Viewings in Hannover, in Bochum, in München, in Berlin, in Barcelona, in Wien, in Graz, in London. Alle, die ihr dazuschaut, tragt den Widerstand in euren Alltag. lack of water and water privatization are a worldwide topic. Here comes a statement from Wangui Mbatia from Kenya. Zum nächsten Thema. Wassermangel und Wasserprivatisierung sind ein weltweites Problem. Hier ein Statement von Wangui Mbatia aus Kenia vom Alternativgipfel. About water. Yes. I am a Kenyan, and Kenya is of course one of the least developed countries in the world. So most of the people in Kenya are poor, and access to public services such as water is becoming more and more expensive for the ordinary citizens. And therefore many of us are working aggressively towards campaigning against the privatization of services such as water, because the increased poverty and the complications of privatizations have dire consequences on day-to-day living, and they become a matter of life and death for us. So I am involved in various campaigns to create avenues for sustainable development that takes into account the basic human needs and the dignity of every human being, that many of us should not have to plead to be able to access basic services like water, and that our lives are not endangered in the pursuit of profits. We also think that water has a great impact in terms of development. We spend more time looking for water than we spend on doing other jobs. We cannot go to school. The life, for instance, of women and children is directly affected by the absence of quality water, because we must spend a lot of our time looking for water. Children are not going to school because they have to spend a lot of time looking for water. There are a lot of things that are affected by the quality and the quantity of water. A country provides Europe with 31% of fresh cut flowers, so a lot of our fresh water is being used to irrigate flowers, but at the same time my country is constantly requiring assistance for food, so our water is being used to grow flowers and we don't have enough food. There are the issues of the international treaties that have a negative effect on countries. For instance, my country spends more money on servicing external debts to developed countries than it spends developing infrastructure for water for the local residents. So there is a correlation also between international politics and access to quality water. Fetching water is not fetching water in a car. I have to fetch water on my back. So you can imagine going for 2 hours with a container of water on your back and then having to go and cook and use the same back to go and dig and use the same back to go and fetch firewood and also take care of children. That is a great constraint, especially on African women, that our lives are increasingly more miserable because of simple things like not having enough water. Water, for instance, you know, in Europe you can comfortably take a bath. I cannot, as an African woman, imagine how somebody, one person, can fill up an entire bathtub and just sit there to soak. Because for me, that kind of water, I can use it to cook, wash, clean the house, and I still have extra water. And you use it for one bath. Or taking a shower and the running water goes into a drain. It's lost forever. Because in Africa, when you take a bath, you use the water you used for your bath, you use it for cleaning the floor of the house. And in Europe, it's so easy. It's so easy to take a shower and in the morning take a bath and then still wash your hand 15 times a day. And still, the most amazing thing is that there is clean, fresh, running water everywhere. But every European person is buying water. And even if you don't want to buy water, if you want to take apple juice, they will sell you apple shower. One way or another, they sell you water. And the world is just not dealing with important issues with the kind of depth that we are supposed to. I think certain things shouldn't be privatized. And I think when you develop a culture where it becomes natural for somebody to go and buy water as a normal thing, then that world gets very, very difficult, especially for those people who do not have money, especially for those of us who do not have money, because then we are competing with those that have money, and the competition ground is about something that affects whether we live or we die. 2006 machte ein afrikanischer Film weltweit auf sich aufmerksam, Bamako. Er spielt im Innenhof eines Hauses in Bamako, der Hauptstadt von Mali. Hier hat Regisseur Abderrahmane Sissako ein Tribunal der Afrikanerinnen und Afrikaner gegen die internationalen Institutionen Weltbank, IWF, G8 und WTO inszeniert. Wir zeigen einen Ausschnitt daraus. Bamako, an African film which aroused some attention in 2006. It is played in the courtyard of a house in Bamako, the capital of Mali. The director, Abderrahmane Sissako, set up a tribunal of the Africans charging World Bank, IMF, G8, VTO. We'll see an abstract now. J'ai le signe honneur de comparaître devant votre juridiction pour prêter ma robe à la défense d'une noble et juste cause, mais surtout prêter ma voix aux 100 voix d'Afrique qui depuis 25 ans subissent la loi terrain de l'ajustement, cette loi du plus fort qui jamais n'a su être la meilleure. Oui, Monsieur le Président, l'ajustement est un mal organisé, structuré, administré et inoculé à nos peuples. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? J'entends les Latino-Américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda es impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président, elle est impayable parce qu'elle est illégitime, elle est impayable parce qu'elle est violente, elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Ce n'est pas fini. On privatise l'éducation. Conçue comme un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que deux tiers de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la plainte de Zegué Bamba, ce paysan qui vous dit « Mais pourquoi, comme alors, je ne sème pas? Pourquoi, quand je sème, je ne récolte pas? Et pourquoi, quand je récolte, je ne mange pas ?» C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affiliés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Now for our number of the day. Und jetzt zur Zahl des Tages. Since the 1970s, the southern countries of Africa were given $320 billion credit. In the same time, they have made $269 billion debt on penalty fees. But the debt still to pay is at the unbelievable amount of $220 billion. This means that altogether $148 billion have to be paid to the G8 states and other industry countries. Most of the poor countries have paid more than they ever received. One of the fourth of all credits were given to dictatorships. That means that these credits are illegitimate, but for capital itself there's no blood money. Passend zum letzten Clip die Zahl des Tages. Seit 1970 haben die afrikanischen Länder südlich der Sahara insgesamt 320 Milliarden Dollar Kredite erhalten. Im gleichen Zeitraum wurden bereits die Kredite bis zu 90% zurückgezahlt. Der Schuldenstand beläuft sich aber immer noch auf, man höre und staune, 220 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass insgesamt 184 Milliarden Dollar in Form von Zinsen und Bußgeldern an die geächteten Staaten und andere Industrieländer geflossen sind. Obwohl nahezu alle armen Länder mehr zurückgezahlt haben, als sie jemals geliehen bekamen, steigen ihre Schulden weiter. Dazu kommt, dass ein Viertel der Kredite an Diktaturen vergeben wurden, wie zum Beispiel nach Südafrika. Die daraus resultierenden Schulden sind also illegitim. Aber das Kapital nimmt auch das blutigste Geld. That's it for tonight with G8TV. Thank you for watching. Don't forget, there's a world before capitalism and there will be a world after capitalism. Ja, das war's auch heute von G8TV. Danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, es gab eine Zeit vor dem Kapitalismus und es kommt eine Zeit nach dem Kapitalismus. Gute Nacht.